Rusbasch, Navimin, Navima, Jelan, Gulena. O, o, Yaki Hafta, bis, Yaki Hafta, 1995, Chimuma, o Huschkemen, bis, Naha, Dahe, 1996, Le Surien, Chimuna. Die Kimmel, Bafkimmel, ich trenne, o, Fakirat, den. Hauna ja el Syrina. Wir heißen Jelan und Gülle und sind am 1.7.1995 und meine Schwester am 29.10.1996 in Syrien geboren. Meine Eltern kommen aus Trinne und Fakira. Das liegt in Syrien. أبكر كورما جيت عندكن ولاتي من فرجي حاز دكيب أو ما زرتشت والأمري من تنكري ما أنا خزم إجبيري بكم في شبكش الكورش بزادة سي ببيا أو زرتشت und uns ist wichtig, dass wir unsere Sprache nicht vergessen. Heimat. Meine Heimat ist in Syrien. Ich esse gerne Sarba, Heimat. Rot ist die Rose, schön ist die Welt, ich liebe die Welt. Jane, Jane, Jane, Wara Baidane, die Leben Perchosha, Baby die Lade, Baby die Lade. Also Sarah Haschbu, Harkas Besar Haschbu, also die Rakane.